jungle brother, cause I'm a jungle brother. Mayday, mayday, this is Code Red approaching. Attention, you enter the Code Red drum and bass frequency area. Yes, yes und Jagajau. 22 Uhr, freies Radio für Stuttgart, das heißt Code Red. Heute mit meiner Wenigkeit Topsturvy. Und mit DJ Outtake. Das heißt, jetzt in den nächsten 3 Stunden Drum and Bass. Frische Releases aus den letzten 1-2 Monaten. Und jetzt geht's los. So, und jetzt ist es Zeit. Shouts gehen raus an die Zuhause-Crew in Form von Royal Flash. When the rainy days come, there's always an expense. Grew up watching from over the fence, but I made the climb and found friends. I don't have it all and I never will. If you had it all, then what's left to fill? Perfect don't exist, so don't ever feel like you can't do enough just to chill. Giving you a piece of time to help you find peace of mind. Feel like it's just me sometimes. I feel better when I see you smile. You ain't where you would like, stay on your good side. You can't waste time trying to build a good life. I hope you feel good as much as you look nice. You had some bad times, but they made it good times. You ain't where you would like, stay on your good side. You can't waste time trying to build a good life. I hope you feel good as much as you look nice. You had some bad times, but they made a good time. so. Das ist jetzt noch ein Track von mir, Top Survey, und dann geht's gleich weiter mit DJ Outtake. Code Red, Drum and Bass, heute noch im freien Radio bis um 1 Uhr. Ja, Grammatik und so. Und wenn euch der Sound taugt, dann schaut mal auf unserer Homepage vorbei, www.code-red-fm.de. Da gibt's dann die vergangenen Sendungen zum Nachhören, zum Downloaden und natürlich auch die Tracklists. We'll be right back. Code Red im freien Radio für Stuttgart und an dem Wechsel ist jetzt gerade Outtake für die ungefähr nächsten 20 Minuten. Dann geht's an dem Wechsel weiter mit Top Survey und Outtake. In a fight like that, there can be no mistakes. Thank you. Lauter. Raid. What? Bubble in a jam. So, das ist jetzt unsere offiziell inoffizielle Hymne für die Code Red Drum and Bass Radio Show. When he drop. Der Track heißt Code Red und kommt von Break und Fox. Listen, so. Cha. Watch out. Hey. Run it. And again. Tell them it's a Code Red. Hola. Watch out loud. Listen. We not to y'all. So, und jetzt, um den Kreislauf wieder ein bisschen runterzukommen. Entspanntes von Outtake. Oder war das jetzt ein bisschen voreilig und es ist gar nicht so entspannt? Schauen wir mal. Jedenfalls Code Red noch bis 1 Uhr hier im Freien Radio für Stuttgart. Und jetzt Abfahrt.

Thank you. Look at yourself. I know it hurt, I know. Come on. The grief. It never left you. It's time to let go. We'll be right back. jazz music. How do you explain to people what jazz is? Radio für Stuttgart. Jeden Samstag 22 bis 1 Uhr. Und nachträglich auf www.code-web-fm.de. We'll be right back. anything or event that the brain does not have a word for, it cannot see. So, und inzwischen wieder an den Decks, Outtake. Wie versprochen, heute im wilden Wechsel, Topsturvy und Outtake. Und nächste Woche jemand anderes, keine Ahnung, muss man nachgucken. Ah ja. Unser Exil Code ready. Der Schweizer. Charis Arts nächste Woche am Start. and it keeps on. It keeps on about me. Can't change. No. Can't change. No. I'm still in my way. Thank you. silence was to what he will be more merciful to me than to you. We'll be right back. Thank you. mir ist gerade was bewusst geworden. Pachikas, ich habe keine Ahnung, wie wir nachher die Tracks wieder auseinanderbröseln wollen. Also ich habe mir nicht markiert, wo die Übergänge waren. Aber so die Collections von uns sind jetzt überwiegend aktuelle Tracks gewesen. Also in den letzten paar Monaten erschienen. She did. One comes from seven. I feel okay? Das ist jetzt mein letzter Track für heute. Und danach geht's dann nochmal ein letztes Mal weiter an Mr. Outtake. Denn um 1 ist für uns Feierabend. Dann nächste Woche 22 bis 1 Uhr The Caris Arts. Hier bei Code Red im freien Radio für Stuttgart. Das Ganze gibt's jetzt nachträglich dann unter www.code-red-fm.de. Red. Far I fall, run away as far as you can. I'm in flames, I'm in flames. I pray the wind's gonna change again. I don't care. Langsam kommen wir jetzt zum Ende. Jetzt auch mal Zeit für den Outtake ans Mikrofon zu stehen. Kleines Resümee. Ja, das waren drei launige Stunden. Bock hat's gemacht. Auf jeden Fall, ja, hast du wiederholt. Also drei Stunden Drum & Bass hier im Freien Radio für Stuttgart. Wie jeden Samstag 22 bis 1 Uhr. Merkt's euch, Code Red FM. Unter dem Namen findet ihr uns eigentlich überall. Facebook, Twitter, Instagram, gelegentlich auch auf Twitch. Und www.code-red-fm.de. Und damit sind wir jetzt raus für heute Abend. Tschüss, macht's gut. Code Red, by Code Red, by Code Red, by Code Red, by Code Red, by Code Red.